Der Radio Marabu Flashback mit Fischer und Göbel. Wir sind im neuen Jahr angekommen, auch wir, das Flashback-Team, und wir beginnen mit einem Nekrolog. Genau, zwei Tote, die uns irgendwie am Herzen liegen. Das neue Jahr geht also gut los sozusagen. Bobby Farrell ist gestorben, der Tänzer von Bonnie M. und Alfred Müller, der DDR-Schauspieler. Um beide kümmern wir uns in der nächsten Stunde und es geht um Tiere. Mehr dazu gleich, jetzt aber erstmal Bonnie M. mit Bye Bye Bluebird. Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Tracks von Bonnie M. Ich habe die ersten vier Bonnie M-Platten im Marabu-Archiv gefunden. Schäm dich was, würde ich fast sagen. Aber andererseits, wer spielt sowas heute noch? Wer kennt das noch? Das war aus dem Bonnie M-Album Oceans of Fantasy, Bye Bye Bluebird. Und der Anlass ist natürlich ein trauriger. Der wohlgestaltete Tänzer dieser Gruppe mit seiner Lockenpracht damals ist im vergangenen Jahr gestorben. Ist ja bis zuletzt wild herumgehopst und er war halt doch über 60. Man darf das nie vergessen. Das Album hat auch einen ziemlich traurigen Höhepunkt. Elute ist auf dem Album. Oh. Es geht um Tiere in diesem Flashback. Warum, verraten wir gleich. Das hängt mit dem Ableben von Alfred Müller zusammen. Da haben wir nämlich im Marabu-Archiv was Interessantes gefunden. Jetzt erstmal And Your Bird Can Sing. Hier sind die Beatles. Musik. Flashback mit Fischer und Göbel, and your bird can sing. Ja, warum geht's um Tiere? Wir haben etwas im Archiv gefunden, eine Originalsendung des Berliner Rundfunks mit dem kürzlich verstorbenen Alfred Müller, der in dieser Sendung gemeinsam mit Helga Hahnemann, mit seiner oftmaligen Sketchpartnerin, moderiert. Das war Helgas Topmusike aus dem Jahr 1987 und da hören wir jetzt mal rein. Also ich würde sicherheitshalber über Suhl die Umgehungsstraße fahren. Moin, hier ist 8.36 Uhr und Alfreds Topmusike. Mensch, Dr. Butzke, du machst mal ganz nervös hier. Also ich fange nochmal ganz langsam an. Guten Morgen, liebe Hörer, es ist 8.36 Uhr und haben Sie schon das Neueste gehört? Ja, Topmusike soll nicht nur auf den Hund gekommen sein, sondern auch noch ein Mächchen Vogel haben. Und kommen Sie mal noch dicht daran. Mehr Schweinchen als wie Verstand haben. Ja, alles, was hier gemacht wird, soll für die Katz sein. Na bloß gut, dass wir heute ganz zufällig einen Tierarzt da haben. Nämlich Herrn Dr. Butzke. Guten Morgen, Dr. Butzke. Schönen guten Morgen, liebe Hörer. Entschuldigung, kannst du jetzt mal normal für meine Hörer dich als Alfred Müller? Na klar. Moin, Leute. Helga Hahnemann und Alfred Müller. Und wir haben gerade gehört, da geht's ja um Tiere in dieser historischen Sendung von damals. Die ganze Sendung dreht sich um Tiere. Es gibt Musik von Ich wollte, ich wäre ein Huhn bis zu den Osmonds, Crazy Horses. Und auch die Moderation dreht sich rund ums Tier. Ja, man könnte sagen, fast so cool die Idee wie unser Flashback, aber in Wirklichkeit haben wir natürlich die Idee von Helga Hahnemann und Alfred Müller geklaut. Drum schnell weiter mit Hunden, Elvis, Hound Dog und Cat Stevens, I Love My Dog. You ain't nothing but a hound dog, girl, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, girl, crying all the time. High class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't ever caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. as much as I love for you. But you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you make a fate, my dog will always come through. All the pay I need comes a-shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you make a fate, my dog will always come through. As much as I love you, though you make faith, my dog will always come through. Der junge Cat Stevens im Marabu Flashback mit Fischer und Göbel, noch vor seinen ganz, ganz großen Erfolgen, war das I Love My Dog. Ja, wir haben vorhin den Ausschnitt aus der Sendung Helgas Topmusik gehört, einer Sendung im DDR-Rundfunk. Ich habe ja damals zu dieser Zeit in Eisenach eher HR3 und Werner Reinke gehört. Wie ging's dir? Ich habe tatsächlich Helgas Topmusik gehört. Das war eine der Sendungen, die meine Mutter sogar regelmäßig gehört hat, alle 14 Tage. Die dröhnte bei uns über die Stereoanlage und war ja, wie man am Ausschnitt gehört hat, eigentlich auch ziemlich cool, obwohl manche Sachen heute sehr statisch und sehr vorbereitet wirken. Auf jeden Fall wurde da auch alles voice getrackt, wie man heute so sagt. Live war das mit Sicherheit nicht. Denkst du, ich habe damals ja beim Rundfunk angefangen in den 80er Jahren, da haben wir noch mit Bändern gearbeitet. Bänder, genau, mit schweren Bändern, das waren noch Zeiten. Wir kommen jetzt zu einer ganz, ganz wichtigen Rubrik im Marabu-Flashback. Kein Flashback ohne Bowie. Diamond Dogs, natürlich, David Bowie. Pulled you out of the oxygen tent. little kids. Call the bedside. Try and wake up tomorrow. They come. I'll keep my friends serene. Will they come? Oh baby, come unto me. Will they come? Well, she's coming. Neben mir sitzt mein Studiogast Alfred Müller, den Sie sicher schon in vielen, vielen Rollen gesehen haben. Wollen wir mal ein paar aufzählen, Alfred? Also zum Beispiel Silvester, immer dein, sag mal, wie sagst du? Alois. Alois, der spricht Alois, immer so. Der rollt da im Erzgebirge rum, ne? Ja, der Bettenbrunn. No? Und hier den kalten Film hier, den Eisfilm hier. For Ice Only. Was hast du? Och, das ist und, schon lange her. Und dann das allerletzte hier mit mir aus dem Friedrichstadtpalast. Ja, da kommen wir noch drauf. Komm noch. Aber jetzt kommst du uns als Tierarzt. Da waren sie nochmal, Alfred Müller und Helga Hahnemann. Alfred Müller, ein bekannter DDR-Schauspieler, Komödiant. Helga Hahnemann auch eher auf dem komödiantischen Gebiet unterwegs, im Fernsehen, in der Fernsehunterhaltung. Alfred Müller wurde richtig bekannt als Filmstar in dem Kundschafterfilm, wir wollen uns da korrekt ausdrücken, For Eyes Only, dann Ferienheim Bergkristall, viele Sketche mit seiner häufigen Partnerin Helga Hahnemann und dann auch nochmal ganz groß 1989 in dem Siebenteiler zum 40. Jahrestag, die gläserne Fackel über die Geschichte von Carl Zeiss Jena und da ganz interessant, Alfred Müller spielte den ersten und den letzten Chef von Carl Zeiss Jena. Jetzt weiß ich nicht, ob die damals kein Personal hatten oder ob das so regietechnisch gewollt war. Ich tippe mal auf gewollt. Wir wissen es nicht genau. Ist aber auch nicht so wichtig, weil den Film kann man empfehlen. Unbedingt. Und wir empfehlen jetzt die Katzen. Hier ist Katzenfutter. Nicht Katzenklo, Katzenfutter. Katzenklo hätten wir auch spielen können, Göbel. Stimmt, aber diesmal geht's um Cats Food und das ist ein Albumtrack von King Crimson. She's a saver, knows how to flavor a stew. need to worry with a tin of hurry curry. Poison is special for you. No use to complain if you're caught out in the rain. Your mother's quite insane. Cat food, cat food, cat food again. Ein Katzenklo spielen wir nicht in unserer kleinen Tiersendung im Flashback. Dafür eben gehört Cat Food vom 1970er Album von King Crimson in the Wake of Poseidon. Das war das zweite wohl, ne? Genau. Cure jetzt, Love Cats. Songs we know into the sea, you and me, all the years. should have each other with cream. Then cuddle by the fire and sleep for a while. It's a groovy estate, it's the perfect dream. Into the sea, you and me, all the years that no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. Flashback mit Fischer und Göbel, Love Cats war das und The Cure. Mit Alfred Müller, der vor kurzem im vorigen Jahr verstorben ist, ging ja wohl auch ein weiterer Linksdenker. Auf jeden Fall, ich habe ein schönes Zitat von Alfred Müller gefunden. Sinngemäß gibt es zwei Sachen, die ihn in seinem Leben sehr negativ getroffen haben. Das eine ist die Bezeichnung als junger Soldat im Zweiten Weltkrieg, wenn neue Soldaten an die Front geschickt wurden, die Bezeichnung Menschenmaterial. Und die zweite Bezeichnung nach der Wende, wenn es um den Marktwert von Schauspielern ging. Und diese Bezeichnungen im Zusammenhang mit Menschen hat Alfred Müller abgelehnt und hat dann diese Welt als eine Welt bezeichnet, die ihm nicht sonderlich gefällt. Und wir achten jetzt auch nicht auf den Marktwert des Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, sondern spielen einen weiteren Ausschnitt aus der Helgas Top-Musik-Sendung von 1987 mit Alfred Müller und Helga Hahnemann. Nur wir sind bei einer neuen Aufgabe. Deshalb ja auch der Bart ja. Wir drehen jetzt bei Klaus Gendrys einen Film, der auch sehr heitere Form die Geschichte nach dem Krieg erzählt. Hast du mir nicht gesagt, du bist gestern erst aus Rostock gekommen? Was hast du denn da gemacht? Naja, wir hatten eine kleine Ostsee-Tournee. War ich mit dem Armin Stolper unterwegs. Leuchtturmwärter-Mucke. Na, sowas ähnliches. Ja. Und am Dienstag fahre ich nach Dresden. Mit deinem Auto, alles. Ach, hör auf. Also ich kann das Wort Auto schon nicht mehr hören. Bitte keine Autostory. Nein, hör auf, bitte. Und fängt er an zu rosten. Bitte auf, bitte. Alfred. Ich kann das nicht hören, wenn die Kollegen immer mit ihren dämlichen Autos... Mach mal Musik. Mensch, da jagt ja ein Gag den anderen im Berliner Rundfunk 1987. Man denkt immer, wir hatten damals nichts zu lachen. Das waren Helga Hahnemann und Alfred Müller. Das ist ja so lustig wie bei uns hier. Genau, wir Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, heute mit vielen, vielen Songs zu Tieren. Der nächste kommt von John Mayall, von seinem fantastischen Album Blues from Laurel Canyon. Er hat damals in Laurel Canyon in L.A. bei L.A. auch die Bluesmusiker von Canned Heat getroffen. Und der Sänger Bob Height, trug den Spitznamen The Bear, wohl auch wegen seiner gewichtigen körperlichen Statur, aber auch, weil er ein ziemlich wichtiges Mitglied dieser Band war. Und der Song dreht sich auch um Bob Height. Hier ist John Mayall und The Bear. Thank you. winding down and the bear is rolling in the shade. Mensch, das passt ja zu unseren Sendemitschnitten vom Berliner Rundfunk. Da tanzte der Berliner Bär, das war The Bear von John Mayall. Genau, und als nächstes tobt bei uns nicht der Bär, sondern die Kuh. Lassen wir jetzt fliegen von den Kinks aus ihrer frühen Phase, Milk Cow Blues. I'm sick of all your crying. Also los, apropos frei und los, komm, nur erzähl mal deinen Witz hier, also den schönen. Den schönen. Wir haben doch vorhin von der Maus gesprochen. Ich habe dir von der Maus erzählt. Also im Institut für Verhaltensforschung unterhalten sich zwei Mäuse. Sagt die eine zu der anderen, bist du eigentlich mit dem Professor zufrieden? Oh ja, sagt die, den habe ich prima hingekriegt. Jedes Mal, wenn ich die Klingel drücke, bringt er mir was zu essen. Da waren sie nochmal, Alfred Müller und Helga Hahnemann, Mitschnitt vom Berliner Rundfunk 1987. Helga Hahnemann war ja in der DDR sehr, sehr populär und nach ihrem Tod ist ja auch ein Medienpreis nach ihr benannt und gestiftet worden. Die Goldene Henne, genau, vom MDR. Da müssen wir mal überlegen, machen wir mit unserem Marabu da auch was? Ich denke, wir sollten den Goldenen Marabu verleihen, noch im Laufe dieser Sendung. Auf jeden Fall, also dranbleiben, Freunde. Hier sind AHA mit Cry Wolf. And baby, there you go. Take a black cat and sit you on your shoulder. And in the morning morning you'll know all you know. Wear a tall hat like a druid in the old days. Wear a tall hat and a tattooed gown. Ride a white swan like the people of the Belting. Will you head along, babe, you can't go wrong. Tabu. Tierischen Sendungen mit vielen tierischen handverlesenen Songs waren das T-Rex, Ride a White Swan und CCR, Creedence Clearwater Revival Chameleon. Und ich gebe jetzt nochmal ab in den Berliner Rundfunk 1987. Entschuldigung. Ist Alfred, ich hab's gewusst, der Chef war wieder dran, wir sollen hier nicht so dämliche Witze und so rumblödeln, wenn Tiersendung dann bis auf was gehobenet. Bitte sehr, Chef, zufällig bei mir. Mensch, da waren sie nochmal. Alfred Müller, Helga Hahnemann, 1987. Und in Anlehnung an den Medienpreis Goldene Henne, benannt nach Helga Hahnemann, verleihen wir von Radio Marabu, jetzt ist es soweit, den Goldenen Marabu. Bä, bä, bä, bä, bä, bä. Und zwar, der Goldene Marabou geht an alle Musikfans, die auch mal eine Stunde lang handverlesene Musik ertragen. In diesem Falle eine tierische Sendung mit vielen, vielen Tiersongs. Und wir verleihen den Preis ganz bewusst jetzt, weil jetzt könnten einige abschalten. Die schrägste Nummer dieser Sendung aus den frühen 80er Jahren und damals noch nicht Dioxin, wohl aber Asbest verseucht. Monika Herz, Kleiner Vogel. Jedes Jahr, wenn der Sommer kommt, fahren wir in den Süden. Und wir sind da bei Meer und Wind, immer froh, immer so zufrieden. Dieses Jahr war es wieder so wunderbar und so herrlich wie immer. Doch wenn ich nach dem Tag nachts im Bettchen lag, pfiff ein Vogel in unser Zimmer. Und er sang jede Nacht so laut. Dabei kamen wir leider nie zum Schlafen. Und wir fragten, was sich der Bursche traut. Keine Nacht war ruhig, wir immer zu. Und er sang seine Melodie. Dabei kamen wir leider nie zum Schlafen. Und er sang, bis die Sonne schien. Keine Nacht war ruhig, wir immer zu. Alle schwärmen, wie schön doch der Urlaub war, aber wir kamen müde nach Hause und wir freuten uns so auf den langen Schlaf und die Träume ganz ohne Pause. Aber dann kam die Nacht herein, doch auch hier waren wir nicht zufrieden, denn da fiel uns der heitere Sänger ein und uns fehlte sein Lied vom Süden. Kleiner Vogel, wo, ach, wo singst du heut? Kleiner Vogel, komm, sonst kann ich nicht schlafen. Kleiner Vogel, wo ist die Sommerzeit? Als dein Lied erklang alle Nächte lang. Hallo, noch jemand da? Ah, zum Glück, Marcel, wir haben sie nicht verschreckt. Alle, die den Goldenen Marabou verdient haben, sind noch dran. Das ist gut. Dann machen wir jetzt noch mal einen richtigen Albumtrack zum Schluss. Wir beenden diese Sendung so, wie wir sie begannen. Night Flight on Venus heißt das Album. Zur Erinnerung an den kürzlich verstorbenen Tänzer von Bonnie M., Bobby Farrell. He was a Steppenwolf.